Und diejenigen, die glauben, werden sagen, sind dies diejenigen, die bei Allah ihren kräftigsten Eid schworen, dass sie wahrlich mit euch seien. Ihre Werke sind hinfällig, so dass sie, nun, Verlierer geworden sind.